NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieg liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 20. von 32 Abschnitten. Wir haben gehört, dass Anton Reiser, unser Held, im Jahr 1775 einen poetischen Frühling und Sommer erlebt. Die ekstatischen Shakespeare-Nächte werden abgelöst durch literarische Morgenspaziergänge mit dem Freund Philipp, der nicht nur ein guter Zuhörer ist, sondern auch ein aufmerksamer Kritiker von Antons eigenen poetischen Versuchen. Und wieder beeinflusst ihn eine neue Lektüre entscheidend. Philipp gibt ihm Goethes soeben erschienene Leiden des jungen Werthers zu lesen. Anton glaubt sich fortan mit allen Gedanken und Empfindungen, abgesehen allein von der Liebe zu einem Mädchen, die ihm etwas gänzlich Unerreichbares zu sein scheint, im Werther wiederzufinden. Goethes Briefroman spiegelt seine Gefühle von Einsamkeit, Naturgenuss, Lebensart und die Vorstellung, dass das Leben ein Traum sei. Moritz schreibt, dass die Shakespeare- und Werther-Lektüre Anton Reiser sich selbst über alle Verhältnisse erhaben macht. Seine ganze Seele hängt an Büchern, in denen er sich spiegelt. Darin gleicht Anton so vielen anderen Zeitgenossen, die sich durch den Werther bis zum Selbstmord aufreizen ließen, zum spöttischen Verdruss der Aufklärer von Lichtenberg bis Nicolai, die Werther-Schwärmerei für verderblich hielten, ganz ähnlich übrigens wie der ältere Goethe, der in dem Erfolgsbuch seiner frühen Zeit nur ein produktmüßiger Jugend erblicken wollte. Anton Reiser begeistert sich auch für die Dichter des Göttinger Hainbundes. Ja, er bringt ihnen eine geradezu ausschweifende Ehrfurcht entgegen. Zu ihnen gehört auch der in Hannover lebende Hölty, dessen Bruder Anton Reisers Mitschüler ist. Hören Sie wieder Peter Lieg. Seine Spaziergänge wurden ihm nun immer interessanter. Er ging mit Ideen, die er aus der Lektüre gesammelt hatte, hinaus und kehrte mit neuen Ideen, die er aus der Betrachtung der Natur geschöpft hatte, wieder herein. Auch machte er wieder einige Versuche in der Dichtkunst, die sich aber immer um allgemeine Begriffe herumdrehten und sich wieder zu seiner Spekulation hinneigten, die doch immer seine Lieblingsbeschäftigung war. So ging er einmal auf der Wiese, wo die hin und her zerstreuten hohen Bäume standen, und seine Ideen stiegen auf einer Art von Stufenleiter bis zu dem Begriff des Unendlichen empor. Dadurch verwandelte sich seine Spekulation in eine Art von poetischer Begeisterung, wozu sich denn die Begierde, den Beifall seines Freundes zu erhalten, gesellte. Er dachte sich ein Ideal eines Weisen, eines Menschen, der so viel Ideen hat, als einem Sterblichen nur möglich sind, und der dennoch immer eine Lücke in sich fühlt, die nur durch die Idee vom Unendlichen ausgefüllt werden kann. Und so brachte er dann wieder mit einigem Zwang wegen des Ausdrucks folgendes Gedicht zu Wege. Die Seele des Weisen. Des Weisen Seele in ihrem Fluge erhob sich über Wolken hoch und folgte kühn dem innern Zuge, der mächtig Himmel an sie zog. Sie strebt, das Leere auszufüllen, das sie in sich mit Ekel sieht, und forscht, um die Begier zu stillen nach Wahrheit, die ihr stets entflieht. Sie türmt Gedanken auf Gedanken, durchschauet kühn der Himmel her, erschwingt den Weltbau ohne Schranken, doch der Gedanke lässt sie leer. Sie wagt es nun, sich selbst zu denken, sich, die so oft sich selbst entflieht, wagt's, in ihr Sein sich zu versenken und sieht, dass sie sich selbst nicht genügt. Da hub sich hoch mit Adlerschwingen des Weisen Seele über sich zu dir, den alle Wesen singen, und dachte Gott, Jehova, dich. Und nun fühlt sie die weite Leere in sich, erfüllt mit Seligkeit, und schwimmt in einem Freudenmeere, weil sie sich ihres Gottes freut. So wie er nun den Begriff von Gott in ein Gedicht gezwängt hatte, suchte er auch den Begriff von der Welt in Verse zu bringen. So lief seine ganze Dichtkunst auf allgemeine Begriffe hinaus. Das Detail der Natur in und außer dem Menschen zu schildern, dahin zog ihn seine Neigung nie. Seine Einbildungskraft arbeitete beständig die großen Begriffe von Welt, Gott, Leben, Dasein und so weiter, die er mit seinem Verstande zu umfassen gesucht hatte, nun auch in poetische Bilder zu kleiden. Und diese poetischen Bilder selbst waren immer das Große in der Natur, als Wolken, Meer, Sonne, Gestirne und so weiter. Das Gedicht über die Welt war weit mehr Spekulation als Gedicht und wurde daher das Gezwungenste, was man sich denken kann. Es hub sich an, der Mensch entschwinget sich dem Staube und mit ihm seine Welt. Dem Grabe wird der Mensch zum Raube und mit ihm seine Welt. Philipp Reiser tadelte dies Gedicht durchweg. Ausgenommen folgenden Vers, den er erträglich fand. Der häuft sich seine Welt mit Schätzen und der mit Lorbeeren an. Und jeder findet sein Ergötzen am Spiel, das er ersann. Reisers Fantasie lag jetzt mit seiner Denkkraft im Kampfe. Sie wollte bei jeder Gelegenheit in das Gebiet derselben eingreifen und die allerabstraktesten Begriffe wieder in Bilder hüllen. Dies war für Reisern oft ein ängstlicher, qualvoller Zustand. Und in einem solchen Zustande hatte er das Gedicht über die Welt hervorgebracht, das weder eigentliche Spekulation noch Poesie, sondern ein verunglücktes Mittelding von beiden war. Da nun eine Zeit lang regnichtes Wetter einfiel, so wich Reiser dennoch nicht von seiner einsamen poetischen Lebensart ab. Er schloss sich in seine Kammer ein, wo er ein altes, baufälliges Klavier für sich selbst, so gut er konnte, wieder zurechtbrachte und es mit vieler Mühe stimmte. Bei diesem Klaviere saß er nun den ganzen Tag und lernte, da er die Noten kannte, fast alle Arien aus der Jagd, aus dem Tod Abels und so weiter, für sich selber singen und spielen. Dazwischen las er den Tom Jones von Fielding und Hallers Gedichte verschiedene Mal durch und brachte einige Wochen in dieser Einsamkeit fast ebenso vergnügt zu, als die, wo er in seinem vorigen Logis auf dem Boden Philosophie studierte. Hallers Gedichte konnte er beinahe auswendig. Hier besuchte ihn Philipp Reiser einmal eines Nachmittags und gab ihm den Auftrag, eine Chorarie zu verfertigen, die er alsdann in Musik setzen wolle. Dies war für Anton Reisern ein so ehrenvoller und ermunternder Auftrag, dass er sich, sobald er allein war, zum Dichten hinsetzte und indem er immer einen Akkord auf dem Klavier dazwischen anschlug, in weniger als einer Stunde folgende Verse hervorgebracht hatte. Der Herr ist Gott. O falle nieder und rausche mächtig hohe Lieder dem Ew'gen, der dich schuf, Natur. Rauscht eures Gottes Lob, ihr Winde, verkündigt es, ihr stillen Gründe, ihr Blumen, duftet's auf der Flur. Ihr Wolken, donnert ihm zu Ehren, seid nicht zu seinem Lobe stumm, ihr Höhlen und ihr Felsengänge, und widerhallt die Lobgesänge zu eures großen Schöpfers Ruhm. Und was nur lebt und denkt auf Erden, das müsse ganz zum Danke werden und loben Gott durch Fröhlichkeit. So wird dem Schöpfer aller Wesen von dem, was er zum Sein erlesen, ein ewig tönend Lied geweiht. Philipp Reiser setzte also diese Verse in Musik und sie wurden nun wirklich im Chore gesungen, ohne dass jemand den Verfasser wusste. Das neue Stück fand viel Beifall und jedermann war besonders mit dem Text zufrieden. Es schmeichelte auch Anton Reiser nicht wenig, da er seine eigenen Worte von seinen Mitschülern, die ihn so verachteten, singen und sie ihren Beifall darüber bezeigen hörte. Aber er sagte keinem einzigen, dass die Verse von ihm wären, sondern genoss lieber bei sich selbst des stillen Triumphs, den ihm dieser ungesuchte Beifall gewährte. Seine Gedanken waren es doch, die jetzt zu so oft wiederholten Malen, als das neue Stück gesungen wurde, die Aufmerksamkeit einer Anzahl Menschen, die sangen und derer, die zuhörten, beschäftigte. Wenn irgendetwas fähig ist, der Eitelkeit eines Menschen, der Verse macht, Nahrung zu geben, so ist es, wenn man die Gedanken und Ausdrücke desselben für würdig hält, in Musik gesetzt zu werden. Jedes Wort scheint dadurch gleichsam einen höheren Wert zu erhaltenUnd die Empfindung, welche Anton Reisern darüber anwandelte, wenn er seine Arien singen hörte, mag vielleicht bei einem jeden, der einmal sein eigenes Singestück vollstimmig und bei einer beträchtlichen Anzahl Zuschauer aufführen hörte, sich im Innern seiner Seele geregt haben. Auch hat man lebende Beispiele davon, was dergleichen Triumphe für unerhörte Ausbrüche der Eitelkeit bei gewissen Personen veranlasst haben. Anton Reisers Triumph dauerte nicht lange. Denn sobald man erfuhr, wer der Verfasser dieser Verse sei, so fand man daran allerlei zu tadeln. Und einige von den Chorschülern, welche Kleists Gedichte gelesen hatten, behaupteten geradezu, dass sie aus dem Kleist ausgeschrieben wären. Nun mochten freilich wohl Reminiszenzien darin sein, aber der letzte Gedanke von dem, was Gott zum Sein erlesen habe, drehte sich wieder um Reisers metaphysische Spekulation, inwiefern nur den lebenden und denkenden Geschöpfen eigentliches Dasein zugeschrieben werden könne. Philipp Reiser war mit diesem Gedicht auch insoweit zufrieden, bis auf die Natur, die wie eine Dame vor Gott niederknien sollte, welches zugewagte Bild er tadelte. Während das Philipp Reiser also Klaviere machte, um zu leben, beschäftigte sich Anton Reiser damit, Verse zu machen, welche jener ihm kritisieren musste, der selbst nie einen Vers zu machen versucht hatte und also auch nicht eifersüchtig auf ihn war. Vielmehr gab er ihm zuweilen selbst ein Thema zu bearbeiten, wie unter anderem einmal, dass er Philipp Reisers Zustand, seine verliebten Leiden, sein Emporarbeiten und wieder sinken in dessen Namen besingen sollte. Und ohne dass damals noch an den Mond so viele Seufzer und verliebte Klagen wie nachher im Sieg ward und unzähligen Liedern gerichtet waren, hub Reiser seinen Gesang an: »Was blickest du so mitleidsvoll vom Himmel stiller Mond mich an? Weißt du vielleicht den Kummer wohl, den ich nur leise klagen kann?« und so weiter. Und dann in einem der folgenden Verse in Beziehung auf Reisers Zustand: »Oft will ich mich erheben und sinke schwer zurück und fühle dann mit Beben mein trauriges Geschick.« Bei diesem allen versäumte auch Anton Reiser damals seine öffentlichen Schulstunden nicht, wo der neue Direktor, der wie schon erwähnt ist bei ein wenig Pedanterie, doch im Grunde ein Mann von Geschmack sowohl als Kenntnissen war, Deklamationsübungen anstellte, die Reisers ganzen Ehrgeiz rege machten. Allein derjenige, welcher nun zum Deklamieren öffentlich auftreten wollte, musste wenigstens ein gutes Kleid haben, welches Reisern fehlte, der außer seinem Kleide von bedientenmäßigem grauem Tuche nichts als einen alten Überrock hatte, und in keinem von beiden wagte er es aufzutreten. Seine schlechte Kleidung war es also, welche ihm hier aufs Neue im Wege stand und seinen Mut niederschlug. Endlich wurde denn doch auch dies Hindernis gehoben, indem der Prinz wieder so viel für ihn hergab, dass ihm ein gutes Kleid konnte geschafft werden. Und nun ging alle sein Denken und Trachten dahin, wie er ein Gedicht verfertigen wolle, das er für würdig hielt, es öffentlich zu deklamieren. Nun war es gar nicht gewöhnlich, dass irgendjemand ein Gedicht, welches er deklamieren wollte, selbst verfertigte, sondern ein jeder schrieb sich irgendwo eins aus und legte beim Deklamieren das Papier vor sich hin oder gab es dem Direktor, welcher nachlas. Reiser hatte sich nun aber einmal darauf gesetzt, das Gedicht, welches er zuerst deklamieren wollte, selbst verfertigt zu haben. Er war nun nur noch um einen würdigen Stoff verlegen. Vorzüglich wünschte er, einen solchen Stoff zu bearbeiten, wobei er sich viel Deklamation anbringen ließe. Und da er nun einmal an einem schönen Abend, bei hellem Mondschein, ganz voll von diesem Gedanken um den Wall spazieren ging, so erinnerte er sich an ein Gedicht gegen die Gottesleugner, das er ein paar Jahre vorher, wegen des deklamatorischen Ausdrucks, der darin herrschte, fast auswendig gelernt hatte, das ihm aber in Ansehung der Gedanken jetzt höchst abgeschmackt vorkam. Indes wurde dieser Gegenstand ihm in dem Augenblick so lebhaft, dass er noch einmal den Spaziergang um den Wall machte und während dieser Zeit sein Gedicht »Der Gottesleugner« in seinem Kopfe vollendet hatte. Seine Gedanken hatten eine eigene Wendung genommen, welche von der alltäglichen in dem Gedichte, das er auswendig wusste, ganz verschieden war. Er dachte sich den Gottesleugner als den Sklaven des Sturmwindes, des Donners, der tobenden Elemente, der Krankheit und der Verwesung, kurz als den Sklaven aller der unvernünftigen, leblosen Wesen, die stärker sind als er und die nun seine Herren geworden sind, da er den Geist voll ewiger Huld nicht verehren will. Das Bedürfnis, einen Gott zu glauben, erwachte bei dieser Gelegenheit, da er erst bloß damit umging, ein Gedicht zu verfertigen und zu deklamieren, so mächtig in Reisers Seele, dass er gegen den, der diesen Trost ihm rauben wolle, gleichsam eine Art von gerechter Erbitterung fühlte und sich in diesem Feuer erhalten konnte, bis sein Gedicht vollendet war, das sich mit der frohen Überzeugung von dem Dasein einer vernünftigen Ursach aller Dinge, welche sind und geschehen, anhub und endigte und bei aller Unregelmäßigkeit und dem oftmals Gezwungenen im Ausdruck doch ein Ganzes von Empfindungen ausmachte, welches Reisern bis jetzt hervorzubringen noch nicht gelungen war. Die Mitteilung dieses Gedichts wird daher in dieser Rücksicht nicht überflüssig sein, wenn es gleich um sein Selbstwillen keine Aufbewahrung verdiente. Der Gottesleugner. Es ist ein Gott, wohl mir, dem Vater meiner Tage, ihm danke ich mein Geschick. Er wog mir jeden Schmerz und jede Freude zu, er kennet jede Plage, die ich hier leiden soll. Drum weine nicht, mein Herz. Wenn sich der Morgen schön aus brauner Nacht enthüllet, so töne froh dein Lied dem Ewgen, der ihn schuf. Und wenn sein Donner laut in hohlen Lüften brüllet, so töne froh dein Lied dem Ewgen, der ihn schuf. O freue früh und spät dich seiner, meine Seele, lob ihn, Denn ein Gedank an ihn ist Seligkeit, und Leben ohne Gott und Denken ist die Hölle, und jeder Seelenblick ein Quell von ewigem Leid. Du, der du zweifelst, ob ein Gott im Himmel wohnet, Tor, o verbanne schnell den Zweifel aus der Brust, der dir mit tausend Qual und mit der Hölle lohnet, und denke einen Gott und fühle Himmelslust. Du kannst, du willst ihn nicht, den guten Gott erkennen, den Geist voll ewiger Huld zum Herrn über dir? Wohl, so erkenne denn die Qualen, die dich brennen, der Elemente Wut zu Herrn über dir. Droht dir am Himmel hoch ein schwarzes Donnerwetter, braust dort das hohle Meer, ruft hier ein offenes Grab, dann, Frevler, bete an, denn das sind deine Götter, die dir Vernünftigem dein toller Wahnsinn gab. Und droht die Krankheit dir mit schreckendem Gefieder, nagt nun am Herzen dir, und grinset dann der Tod des Grabes Schreckenbild dich an, so falle nieder vor ihm und bet ihn an, Verwesung ist dein Gott. Dann sinke in dein Grab, vereine mit dem Staube die Seele, die dein Wahn hier in dir selbst begrub, und werde, wenn du kannst, dem Ewigen nichts zum Raube, du, den zum denkenden Geschöpfe Gott erhub. Wer seinen Gott verkennt, dem wird die Welt zur Hölle, er selbst ist nur ein Traum und um ihn her ist Wahn. Doch denke einen Gott, und schnell wird's um dich helle, und deine Seele schwingt sich mächtig Himmel an. Durch die Empfindungen, welche während der Zeit, dass er dies Gedicht verfertigte, in ihm abwechselten, war wirklich seine ganze Seele erschüttert. Er bebte vor dem schrecklichen Abgrunde des blinden Ungefährs, an dessen Rande er schon stand, mit Schaudern und Entsetzen zurück und schmiegte sich gleichsam mit allen seinen Gedanken und Empfindungen in die tröstende Idee von dem Dasein eines alles regierenden und lenkenden, gütigen Wesens hinein. Da nun dies Gedicht auch seines Freundes völligen Beifall fand, so lernte er es auswendig, und den nächsten Tag in der Woche, da Deklamationsübung war, nahm er sich vor, es zu deklamieren. Er erschien hierbei mit seinem neu angeschafften Kleide, das sich ziemlich gut ausnahm, und das erste feine Kleid war, welches er in seinem Leben trug. Das war ein nicht unbedeutender Umstand bei ihm. Das neue Kleid, wodurch er sich nun seinen Mitschülern, von denen er so lange durch seine schlechte Kleidung ausgezeichnet gewesen war, wieder gleichgesetzt sah, flößte ihm Mut und Zutrauen zu sich selber ein. Und was das Sonderbarste war, so schien es ihm auch mehr Achtung bei anderen zu erwerben, die nun erst mit ihm sprachen, da sie sich vorher gar nicht um ihn bekümmert hatten. Und da er nun vollends in dem Hörsaale, wo er so lange ein Gegenstand der allgemeinen Verachtung gewesen war, auf dem Katheder vor seinen versammelten Mitschülern öffentlich auftrat, um sein von ihm selbst verfertigtes Gedicht zu deklamieren, so erhob sich sein niedergedrückter Geist zum ersten Male wieder, und es erwachten wieder Hoffnungen und Aussichten auf die Zukunft in seiner Seele. Er hatte dem Direktor eine Abschrift von dem Gedichte zum Nachlesen gegeben, die ihm dieser wieder zurückgab, ohne dass Reiser in Versuchung geriet, ihm zu sagen, dass er das Gedicht selbst verfertigt habe. Er war mit dem innern Bewusstsein davon zufrieden, und es war ihm angenehm, wenn seine Mitschüler sich bei ihm erkundigten, wo das Gedicht, das er deklamiert hätte, stünde, und er ihnen dann irgendeinen Dichter nannte, woraus er es abgeschrieben habe. Reiser bat sich vom Direktor die Erlaubnis aus, in der künftigen Woche noch einmal deklamieren zu dürfen, und da er diese erhielt, änderte er das Gedicht an Philipp Reisern, »Dir, Freund, will ich mein Leiden klagen«, etwas um, und gab ihm die Überschrift »Die Melancholie«. Er ließ dies Gedicht nun anfangen, »Der Seele Leiden will ich klagen«, könnt ihr es Worte halb nur sagen, o sagt's und lindert meinen Schmerz. Die letzte Strophe, wem soll ich dieses Dasein danken? Wer setzt ihm diese engen Schranken? Aus welchem Chaos stieg's empor? In welche greulvolle Nächte sinkt's, wenn des Schicksals eherne Rechte mir winket zu des Todes Tor? Deklamierte er mit einem wirklichen Pathos, das er in Stimme und Bewegung äußerte, und blieb, nachdem er schon stillgeschwiegen hatte, noch einen Augenblick mit emporgehobenem Arm stehen, der gleichsam ein Bild seines fortdauernden, unaufgelösten, schrecklichen Zweifels blieb. Da er nun von dem Direktor die Abschrift seines Gedichts wieder zurückerhielt, gab ihm dieser seinen Beifall mit seiner Deklamation zu erkennen und sagte zugleich, die beiden Gedichte, welche er deklamiert hätte, wären sehr gut ausgewählt. Dies war denn doch zu viel für Reisern, als dass er länger der Versuchung hätte widerstehen können, den Direktor wissen zu lassen, dass die Gedichte von ihm selber wären. Und den Beifall, der jetzt nur seine Auswahl traf, für seine Arbeit einzuernten. Indes schwieg er jetzt noch stille und wartete ein paar Tage, bis er ohnedem zu dem Direktor gehen musste, um ihm einen lateinischen Aufsatz, den er, so wie seine Mitschüler, wöchentlich zur Übung im Stil verfertigen musste, zur Durchsicht zu bringen. Und bei dieser Gelegenheit überreichte er denn dem Direktor eine Abschrift von den beiden Gedichten, die er deklamiert hatte, und sagte ihm, dass er selbst der Verfasser davon wäre. Des Direktors Mienen, der ihn sonst ziemlich gleichgültig angesehen hatte, heiterten sich sichtbar gegen ihn auf, da er dies sagte. Und von dem Augenblick an schien dieser Mann sein Freund zu werden. Er ließ sich mit ihm in ein Gespräch über die Dichtkunst ein, erkundigte sich nach seiner Lektüre. Und Reiser ging mit freudenvollem Herzen über die gute Aufnahme seiner Gedichte zu Hause. Den anderen Tag verkündigte er Philipp Reisern sein Glück, der sich aufrichtig mit ihm darüber freute, dass man nun einmal aufhören würde, ihn zu verkennen, und nun vielleicht glücklichere Tage auf ihn warteten. Nun fügte es sich, dass Reiser in der folgenden Woche am Montagmorgen etwas spät in die erste Lehrstunde kam, welche der Direktor hielt, und in welcher er die lateinischen Aufsätze ohne Nennung der Namen öffentlich zu beurteilen pflegte. Und da er nun in den Hörsaal trat, hörte er den Anfang seines Gedichts »Der Gottesleugner« vom Direktor, der auf dem Katheder saß, ablesen und Zeile vor Zeile kritisieren. Reiser konnte erst kaum seinen Ohren trauen, da er dies hörte. Sobald er hereintrat, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Denn diese öffentliche Kritik war die erste in ihrer Art. Der Direktor mischte so viel aufmunterndes Lob unter seinen Tadel und bezeigte über die beiden Gedichte, die Reiser deklamiert hatte, im Ganzen genommen so sehr seinen Beifall, dass dieser von dem Tage an die Achtung seiner Mitschüler, deren Spott er so lange gewesen war, erhielt und auf die Weise eine neue Epoche seines Lebens anfing. Sein poetischer Ruhm breitete sich bald in der Stadt aus. Er bekam von allen Seiten Aufträge, Gelegenheitsgedichte zu machen, und seine Mitschüler wollten alle von ihm in der Poesie unterrichtet sein und das Geheimnis, wie man Verse machen könne, von ihm lernen. Auch wurden dem Direktor nun so viele Verse ins Haus gebracht, dass dieser es endlich untersagen musste. Auch hatte er nachher nie wieder öffentlich Verse kritisiert. Was Reisern am meisten bei der Sache freute, war der merkliche Fortschritt, den er seit einem Jahre in Ansehung der Bildung seines Geschmacks getan zu haben glaubte. Da ihm vor einem Jahre das Gedicht an die Gottesleugner, welches er jetzt höchst abgeschmackt fand, noch so sehr gefallen hatte, dass er es der Mühe wert hielt, es auswendig zu lernen. Aber in dies Jahr hatte sich auch die Lektüre des Shakespeare, des Werthers und der vielen vorzüglichen Gedichte in den neuen Musenalmanachen nebst seinem Studium der wolfischen Philosophie zusammengedrängt. Wozu noch die Einsamkeit und der stille, ungestörte Naturgenuss kam, wodurch sein Geist zuweilen in einem Tage mehr als vorher in ganzen Jahren an Kultur gewann. Man fing nun auch an, wieder auf ihn aufmerksam zu werden, und diejenigen, welche bisher geglaubt hatten, dass nichts aus ihm werden würde, fingen nun wieder an zu glauben, dass doch noch wohl etwas aus ihm werden könnte. Bei dieser besseren Wendung seines Schicksals behielt Reiser dem ungeachtet noch immer seine schwermütige Laune bei, woran er nun einmal ein besonderes Behagen fand. Und selbst an dem Tage, da ihm die unerwartete Ehre der öffentlichen Kritik seiner Gedichte widerfahren war, ging er den Nachmittag einsam und schwermütig bei dem trüben und regnichten Wetter in der Stadt umher und wollte am Abend zu Philipp Reisern gehen, um diesem sein Glück zu sagen. Da er nun hinkam, fand er ihn nicht zu Hause. Und alles war ihm nun so tot, so öde. Er konnte sich seines Glücks, die Achtung der Menschen, die ihn zunächst umgaben, in gewissem Maße gewonnen zu haben, nicht recht freuen, weil er es seinem Freunde nun nicht hatte erzählen können. Und da er nun traurig vor sich hin wieder nach Hause kehrte, verfolgte er die Idee des Nicht-Zuhause-Findens, des Rückkehrens mit kummerbeladenem Herzen, wenn er seinem Freunde ein Leiden hätte klagen wollen, bis zu dem fürchterlichen Gedanken, dass er ihn tot gefunden habe. Und nun verzweiflungsvoll selbst sein Glück verwünschte, weil er das größte Glück des Lebens, seinen treuen Freund, verloren hatte. Daraus bildeten sich denn wieder folgende Verse, die er aufschrieb, als er zu Hause kam. Ich suchte meinen Freund, wollte ihm sagen, meine Leiden, und fand ihn nicht. Da ging ich bekümmert mit schwerem Herzen in meine Hütte zurück. Ich suchte meinen Freund, wollte ihm sagen, meine Freuden, und fand ihn nicht. Da ward ich so traurig, als freudig ich vor war, und ging und schwieg. Ich suchte meinen Freund, wollte ihm sagen mein Glück und fand ihn tot. Da verfluchte ich mein Glück und tat einen Schwur, solange mein Auge noch Tränen weint, zu trauern um diesen einen Freund, denn diesen einen Freund hatte ich nur. Um diese Zeit machte er nun auch durch den Sohn des Kantors Winter eine sehr interessante Bekanntschaft mit dem philosophischen Essigbrauer, womit ihn dieser schon vor einem halben Jahre hatte bekannt machen wollen und immer nicht dazugekommen war. Winter holte ihn also eines Abends ab, und Reiser war voller Erwartung. Unterwegs unterrichtete ihn Winter, wie er sich bei dem Essigbrauer nehmen, dass er nicht guten Abend und wenn er wegginge, nicht gute Nacht sagen solle. Dann kamen sie auf der langen Osterstraße, die voller altfränkischen Häuser ist, durch den großen Torweg über einen langen Hof in das Brauhaus, wo der Essigbrauer hinten hinaus sein abgesondertes Revier hatte, in welchem die Fässer in einem großen Verschlage, wo beständig eingeheizt ist, reihenweise nebeneinander standen, so dass sie eine Art von langen Gängen bildeten, in welchen man sich verlieren konnte. Wenn man hier sprach, so schallte es dumpf wider. Da nun hier niemand zu sehen war, so fing Winter an zu rufen, Ubi, und eine Stimme in der Ferne antwortete, Hick. Sie gingen darauf in das eigentliche Brauhaus, dicht neben dem Revier, wo die Fässer standen, und der Essigbrauer, in seinem weißen Kamisol und blauen Schürze, mit aufgestreiften Armen, stand am Fenster und schrieb. Er wäre gleich fertig, sagte er. Darauf gab er an Winter ein Papier, worauf einige lateinische Verse standen, die er soeben für ihn verfertigt hatte. Der Essigbrauer schien Reisern ein Mann von ungefähr 30 Jahren zu sein. In jeder Bewegung seiner Muskeln, in dem zuckenden Blick seiner Augen, schien sich in sich selbst zurückgedrängte Kraft zu äußern. Gleich der erste Anblick des Essigbrauers flößte Reisern Ehrfurcht ein. Dieser aber schien sich erst gar nicht um ihn zu bekümmern, sondern sprach mit Winter über einige neue Musikalien und andere Sachen, wobei er kein Wort anders als Plattdeutsch sprach und sich doch dabei so richtig und edel ausdrückte, dass selbst das gröbste Plattdeutsch in seinem Munde einen gewissen Reiz gewann, der verursachte, dass man mit Vergnügen und Bewunderung, wenn er sprach, an seinen Lippen hing, wie Reiser nachher oft erfahren hat, wenn dieser Essigbrauer zwischen seinen Fässern Weisheit lehrte. Weil es schon ein ziemlich kalter Herbstabend war, so führte der Essigbrauer seine beiden Gäste in seinen geheizten Prunksaal, wo die langen Reihen Fässer standen, und wo er ihnen eine Art von süßem, sehr wohlschmeckendem Bier vorsetzte, wobei denn das Gespräch allgemein wurde. Und da die Rede auf einen gemeinschaftlichen Bekannten, einen alten Mann, fiel, der sehr viel Drolligtes und Sonderbares an sich hatte, fing der Essigbrauer an, den ganzen Charakter dieses Mannes mit störnischer Laune bis auf das kleinste Detail zu schildern. Hernach las er etwas aus dem Tom Jones mit solchem Ausdruck und einer so wahren und richtigen Deklamation vor, dass Reiser nicht leicht irgendwo eine bessere Unterhaltung gefunden hatte und dem jungen Winter beim Weggehen sein Vergnügen über diese Bekanntschaft nicht genug beschreiben konnte. Er besuchte von nun an entweder in Winters Gesellschaft oder allein den Essigbrauer fast alle Abend und fand sich hier, wenn sie bei der hangenden Lampe zwischen den Fässern am warmen Ofen auf ihren hölzernen Schemeln saßen und dem Tom Jones lasen oder Charakterschilderungen machten, so glücklich und vergnügt, als er noch nie ausgenommen mit Philipp Reisern gewesen war. Allein in dem Umgange mit dem Essigbrauer fühlte er sich allemal erhoben und gestärkt, so oft er bei sich erwog, dass ein Mann von solchen Kenntnissen und Fähigkeiten sich mit solcher Geduld und Standhaftigkeit der Seele seinem Schicksale unterwarf, welches ihn von allem Umgange mit der feineren Welt und von aller Nahrung des Geistes, die ihm daraus hätte zuströmen können, gänzlich ausschloss. Und eben der Gedanke, dass ein solcher Mann so versteckt und in der Dunkelheit lebte, machte Reisern den Wert desselben noch auffallender. So wie ein Licht in der Dunkelheit stärker zu leuchten scheint, als wenn sein Glanz sich unter der Menge anderer Lichter verliert. NDR Kultur